wundervoller Vater. Er ist kein toter Gott, er ist ein lebendiger Gott. Il n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu vivant. Amen. Amen. No, he's also the God of the living, and not the God of the dead. Er ist auch der Gott der Lebenden, nicht der Toten. Il est le Dieu des vivants et pas des morts. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Once again, you are welcome. Vous êtes willkommen in Jesus Christus. Vous êtes les bienvenus en Jésus Christ. Amen. Amen. Again, we will continue with our message, understanding the kingdom of heaven. Es geht weiter mit dem Thema, das Königreich Gottes verstehen. Amen. On va continuer avec le message, comprendre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Understanding who we are. Verstehen, wer wir sind. Comprendre qui nous sommes. Amen. Amen. Understanding where we are from. Verstehen, von wo wir kommen. Comprendre d'où nous sommes. Amen. Amen. Again, understanding where we are from. Verstehen, von wo wir kommen. Comprendre d'où on vient. Amen. Amen. We are from here. Wir sind von ihm. Nous sommes de lui. We are from heaven. Wir sind vom Himmel. Nous sommes des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It means the Bible is all about a colonization project. Das bedeutet, dass es in der Bibel nur um eine Kolonisation geht. Ça veut dire il s'agit le projet de la Bible et de la colonisation. Only kingdoms colonize. Es geht darum, das Königreich Gottes hier hinzubringen. Seulement le royaume peut coloniser. Amen. Amen. To extend the kingdom of heaven into here on earth. Das Königreich Gottes hier auf Erden zu erweitern. Pour épandre le royaume des cieux. Amen. Amen. Colonization is the extension of a kingdom influence over a foreign territory. Kolonisieren bedeutet einen unbekannten Ort zu einem neuen Ort bringen und es groß zu machen, es bekannt zu machen. Et un royaume de la colonisation, ça veut dire que tu amènes un pays inconnu dans un autre pays. Again, I say, colonization is the extension of a king's influence over a foreign territory. What the king desires, he extends it over a foreign current, over a foreign territory. It's like, for example, the ministry, I want to have it in Neuss. I want to have it in Düsseldorf. We are in Mönchengladbach here right now. We want to, you know, we will send people from here to go to Neuss, to go and open another branch. That's how heaven sent us here, to make here a heaven. We are citizens of heaven. I hope you understand it that way, okay. Wir wurden vom Himmel hier hingeschickt, um Christus hier hinzubringen, um zu kolonisieren. Donc, Jésus-Christ, donc le roi est là, on peut dire aussi que la colonisation est là pour que le roi d'un royaume peut influencer un territoire. Again, let me say this way. It is extension, okay, expansion, expand, to expand something. You know what it is to expand? Expansion of a kingdom to a distant territory. Es ist eine Erweiterung des Königreichs in ein anderes Gebiet. Donc la colonisation est l'agrandissement d'un royaume de Dieu dans un autre territoire. Amen. It is not about religion. Es geht nicht um Religion. Il s'agit pas de la religion. It has never been about religion. Es ging auch nie um Religion. Ça jamais été. And it will never be about religion. Und es wird auch nie um Religion gehen. Et ça va jamais s'agir de la religion. Amen. Amen. And that is the essence of God's will for the planet that we are living today. Das ist die Verbreitung von Gottes Willen auf der Erde, auf der wir uns befinden. Et c'est ça la volonté de Dieu pour notre planète dans laquelle on vit. Amen. Amen. God was to extend the kingdom of heaven to earth. Gott möchte das Königreich Gottes auf Erden verbreiten. Donc Dieu veut établir le royaume de Dieu sur la terre, ici sur ce monde. Amen. Amen. Where he is invisible heaven. Where we are is visible heaven. Wo er sich befindet, ist der unsichtbare Himmel. Wo wir uns befinden, ist der sichtbare Himmel. où il se trouve, c'est un royaume invisible, mais où nous sommes, c'est un royaume visible. We are from invisible heaven. Wir sind vom unsichtbaren Himmel. Nous, on vient de cieux invisibles. And you know, he brought us here so that heaven can also be here. Und hat uns hier hingebracht, damit der Himmel auch hier sein kann. I'm explaining so that you understand it more. Amen. Il nous a amené ici pour que maintenant le ciel soit visible à travers de nous. It means to make earth a colony of heaven. Damit die Erde eine Kolonie vom Himmel wird. Pour que la terre devient une colonie de cieux. It means the earth to become visible heaven. Damit die Erde ein sichtbarer Himmel wird. Pour que la terre devient le ciel visible. And that's why the Bible, you know, if you read it, you talk about heavens. Und deshalb redet die Bibel auch über Himmel, Mehrzahl. Et c'est ça pourquoi la Bible parle des cieux, donc des plusieurs Plural. Cieux. Plural, amen. Plural. Praise the Lord. Let me just go to a place where we can get such a... Amen. Amen. In Revelation 12, verse 12. Offenbarung 12, you 12. You can go there, please. Apocalypse 12. Are we there, please? Vers 12. Apocalypse 12, verset 12. Amen. Amen. It said, therefore rejoice you heavens. Plural. Amen. Darum seid fröhlich ihr Himmel. Mehrzahl. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Donc ça parle de plusieurs cieux. Amen. Amen. Because there is heaven and here is also heaven. Weil dort der Himmel ist, aber hier auch Himmel ist. Parce que en haut il y a le ciel et ici sur terre il y a aussi le ciel. Amen. Amen. That very place is invisible, but here is visible. Da ist der sichtbare Himmel, da ist der unsichtbare Himmel und hier ist der sichtbare Himmel. Donc on peut dire que en haut il y a le ciel visible et ici sur terre il y a le ciel en haut il y a le ciel invisible puis ici c'est visible. Amen. We are heavenly beings. Wir sind himmlische Geschöpfe. Nous sommes des humains terrestres, célestes. Amen. Amen. And that's why if you see what we do is different. You know, Jesus, if you see Jesus' attitude, his system, his ways, they are all heavenly system. Deshalb sind wir anders, weil die Wege von Christus waren auch anders. Sie waren himmlisch, seine Wege waren himmlisch. Et c'est pourquoi nous aussi nous sommes différents, parce que même les chemins de Jésus-Christ ont été célestes. Until you are in this heaven, you will never rejoice. Du musst erstmal in diesem Himmel sein, bevor du dich erfreuen kannst. Tu dois être d'abord aux cieux pour te réjouir. Amen. Amen. On how to live in this heaven, that is what the Lord is teaching us. Amen. All the time. How to remember Christ, who we are in Him. Und der Herr bringt uns bei, wie wir in diesem Himmel leben können, indem wir uns an ihn und an Christus erinnern. Et puis Dieu nous apprend comment vivre et puis à rester au royaume des cieux. Once it comes to Christ, you are no longer here. You are of heaven. You are in heaven. You are of heaven and you are in heaven. Wenn es Christus geht, dann bist du Himmel und du bist vom Himmel. Donc, si il s'agit de Jésus-Christ, là tu viens de cieux puis tu es aux cieux. Amen. Amen. You know, in John 3, praise the Lord. Hallelujah. Before then, he said, let me read further a little bit of... Revelation 12:12. It said, therefore rejoice you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's why you learn to live in heaven. Offenbarung 12:12. Und sie haben ihn über. Offenbarung 12:12. Warum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, der er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wir sollen uns erfreuen, im Himmel zu leben. Verset 12 d'Apocalypse 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous ceux cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, son chat qui l'a peu de temps. Donc ça veut dire qu'on doit se réjouir parce qu'on appartient aux cieux. If you are already a son of God, you learn how to live in heaven, in his word. Christ's word is heavenly word. Wenn du bereits ein Kind Gottes bist, dann lernst du in dem himmlischen Ort von Christus auch zu leben. Et si tu es un enfant de Dieu, tu apprends comment vivre au royaume de Dieu. By you remember his finished work for you. Indem du dich an sein fertiges Wort, fertiges Werk für dich erinnerst. Et tu le fais quand tu te rappelles aux œuvres accomplies qui a accompli en Jésus-Christ. Let's go to John 3. Jesus talks about heaven and earth there. In Johannes 3 redet Jesus über den Himmel und die Erde. Et Jean 3, Jésus-Christ parle aussi des cieux et de la terre. John 3, 12. Johannes 3, vers 12. Jean 3, verset 12. He said, if I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von dem himmlischen Ding sage? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Remember, Jesus was talking to Nicodemus concerning to be born again. Amen. You say, call to be born again earthly things. Praise the Lord. Hallelujah. He said, if I am telling you earthly things and you cannot even understand it, you cannot believe it, how can you even understand heavenly things? Erinnert euch daran, dass Jesus zu Nikodemus gesprochen hat und ihm von den weltlichen Dingen erzählt hat, wie Wiedergeburt. Das Prinzip für ihn war schon eine weltliche Sache. Um wie viel mehr würde er dann himmlische Sachen nicht verstehen? Et quand Jésus-Christ a prêché à Nicodème, puis il a parlé d'être né de nouveau, il a appelé le salut, donc être né de nouveau, quelque chose terrestre. Donc ça veut dire, si être né de nouveau, c'est quelque chose naturel, c'est terrestre, comment de plus les choses des cieux vont être encore plus difficiles à comprendre? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. God was to extend the kingdom of heaven to earth. That's have been his plan. Gottes Plan ist es, das Königreich Gottes auf dieser Erde zu verbreiten. Donc le plan de Dieu a été d'établir le royaume de Dieu ici sur terre. Again, to make earth a colony of heaven. Er will die Erde zu einer Kolonie vom Königreich Gottes machen. Pour que la terre devienne une colonie du royaume de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. We lost the kingdom when Adam fell. Wir haben das Königreich verloren, als Adam gefallen ist. Donc on a perdu le royaume de Dieu quand Adam est tombé. We thank the Lord that through him we are back to the kingdom. Wir danken dem Herrn, dass wir durch ihn wieder zurück in das Königreich kommen konnten. Mais on remercie Dieu qu'à travers de lui on est capable de rentrer au royaume de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. The earth to become visible heaven. Please understand it clearly. Amen. Versteht, dass die Erde ein sichtbarer Himmel wird. Wird oder ist? Werden soll, oder? To become. To become, yeah. Werden soll. Okay. Comprenez que la terre doit devenir un ciel visible. And that's why when Jesus came, he said, repent for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven. I'm back with it. It was once lost, and now I'm back with it. Deshalb hat Jesus auch gesagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah, weil er wusste, das Königreich Gottes kommt wieder zurück. C'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche, donc le royaume de Dieu, ça rentre bientôt. Praise the Lord. Alléluia. Go to Luke 17, please. Luke 17. Lucas 17. Amen. Amen. Luke 17, vers 20 and 21. Lucas 17, vers 21. And when he was 17, verses 21 et 22. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Praise the Lord. Hallelujah. It's not going to be like this is the country. Amen. Like you have the natural kingdoms. Amen. Because it's going to be inside of us. Lukas 17, Vers 20. Es wird nicht so sein, dass man sichtbar erkennen wird, dass das Königreich Gottes da ist oder einbrechen wird, weil das Königreich Gottes in uns lebt, durch uns kommen wird. Donc ici dans verset 21, Jésus-Christ nous explique que le royaume des cieux ne va pas venir qu'on peut le voir, qu'on voit que c'est, ça arrive, mais on voit comprendre que le royaume des cieux est là à travers de nous parce que le royaume des cieux est en nous. And it's not going to be by feelings. Es wird auch nicht durch Gefühle passieren. Et ça va pas être aussi à travers des sentiments. Even the natural kingdom, you don't even feel your nationality. You don't feel it. That you are in Nigeria or a German, you don't feel it. You just know that this is where you are from. Selbst im Natürlichen spürst du deine Nationalität nicht, sondern du weißt es einfach. Et même au monde naturel, tu ne sens pas que tu es par exemple allemand ou bien tu es français, mais tu sais que c'est un fait que tu es allemand ou bien français. Praise the Lord. Alléluia. Verse 20 says, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Praise the Lord. Alléluia. Lukas 17, Vers 21, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Donc, la Bible nous dit que voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Praise the Lord. Alléluia. Let us quickly go through Christ and his kingdom. Amen. Christ and his kingdom. Christ, our King. In 1 Samuel 8, if you go there, let us go there and look at, just quickly look at few things. Amen. 1 Samuel 8. On va parler du Christ et de son royaume et pour cela, on va lire maintenant 1 Samuel 8. Praise the Lord. Hallelujah. It said that very place said the Lord was their king. Diese Stelle sagt, dass der Herr unser König war. Et ce passage nous dit que le Seigneur a été notre Dieu. Amen. It said the Lord was their king. Gott war ihr König. Donc Dieu a été leur roi. Amen. Amen. Praise the Lord. And you know, here they were demanding for a natural king. Aber sie suchten hier nach einem natürlichen König. Mais les Israélites ont demandé un roi naturel. Amen. Amen. Let's read from. We're to read from one. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass when Samuel was old, from verse 1. Vers 1. That he made his sons judges over Israel. Verse 2. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abia. They were judges in Beersheba. Verse 3. And his sons walked not in his ways, but turned aside after luxury, and took bribes. And perverted judgment. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Samuel 1 bis 4. Amen. 1 Samuel 8, 1 à 4. You know, here is telling us that you are safe. Does not mean your children will be safe. Diese Stelle sagt uns, dass nur weil du gerettet bist, heißt nicht, dass deine Kinder auch gerettet sein werden. Et la Bible nous dit que seulement parce que toi tu es sauvé, ça ne veut dire pas que tes enfants vont être aussi sauvés. Except you teach them, you allow them, the Lord to be their dad for them and be their father, their mother, their everything. You help them to understand who they are in Christ Jesus. Außer du bringst ihnen bei, wer Christus ist, dass Christus ihr Vater und ihre Mutter ist. Sauf quand toi tu l'éduques et puis tu l'expliques aussi que c'est Jésus Christ qui est leur parent. Amen. Amen. It is the fear of the Lord and not the fear of a father or a mother. The fear of the Lord. Amen. Es geht die Furcht des Herrn. Beginning of wisdom is the beginning of knowledge. Es geht die Furcht des Herrn, nicht die Furcht vor physischen Eltern, weil die Furcht vor Gott ist der Anfang von Weisheit. Mm-hmm. Et c'est pas la crainte de l'homme, c'est la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. The fear of the father, the fear of the mother, the fear of the family is flesh and blood, and it can, and it profits nothing. Die Furcht to destroy the children. Die Furcht vor der physischen Familie ist Fleisch und Blut, es wird nichts bringen, es führt zum Tod. Et la crainte de la famille naturelle, c'est ça mène seulement la mort, c'est rien du tout. It is only through the fear of the true God, the fear of Christ, that the Holy Ghost is there for them to teach them and help them to know Christ, to now never to depart from Christ and walk in the Lord's way. Nur durch die Furcht des Herrn kannst du deinen Kindern zeigen, dass der Heilige Geist bei ihnen ist und dass der wahrhaftige Gott in Kontrolle ist. Seulement à travers la crainte de Dieu, tu peux montrer que tes enfants, que le Saint-Esprit est au contrôle pour qu'il les guide et puis les aide à prendre des propres décisions, des bonnes décisions. It's not about the natural family, it's about Jesus Christ. Es geht nicht um die natürliche Familie, es geht um Jesus Christus. Il s'agit pas de la famille naturelle, mais de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In verse 4. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, Behold, thou art old, and your son walk not in your ways. Now make us a king to judge us, like all the nations. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 4 und 5. Verset 5. I don't want to go too far from. There are a lot of things here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who was judging them before? It was as if it was a man. Wer hat das Volk vorher gerichtet? Es kam so rüber, als wäre der Mensch das gewesen. Qui avait jugé le peuple avant? Ça semblait comme c'était l'homme. We just read that Samuel's sons were the judges. Amen. Wir haben gelesen, dass die Söhne von Samuel die Richter waren über das Volk. On vient de lire que les enfants mais les fils de Samuel étaient des juges sur le peuple d'Israël. Amen. Actually, they were rejecting the sons. Aber das Volk hat die Söhne verweigert. Mais le peuple a rejeté les fils. Not knowing that they were rejecting the true God. Und sie wussten nicht, dass sie den wahrhaftigen Gott verweigerten. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ont rejeté le vrai Dieu. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Verse 6. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Verse 7. Said. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they shall. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 6 und 7. I hope you understand something here. Amen. Amen. The Lord was their king. Der Herr he was the one reigning over them. Er hat über sie regiert. Donc Dieu était leur roi, c'était Dieu qui régnait sur le peuple Israël. Amen. Amen. That's verse 7. He said the Lord was their king. He was the one reigning over them. Vers 7 steht geschrieben, dass Gott ihr König war und er über sie regierte. Et on peut le lire aussi dans verset 7. Praise the Lord. Hallelujah. And in Revelation 19, verse 16. Let's go there, please. Revelation 19, verse 16. Offenbarung 19, Vers 16. Apocalypse 19, verset 16. We have just read that of 1 Samuel, that the true God was their king. Our God is king. Amen. And Revelation 19, 16. In 1 Samuel lesen wir, dass der wahrhaftige Gott ihr König war. Et dans Samuel, on peut lire que Dieu a été leur roi. Are you getting it? Mm-hmm. And are we there, please? Revelation 19, 16. Apocalypse 19, verset 16. And he had on his virtue and on his tie a name written, King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It means a son of a king is equally a king. Offenbarung 19, Vers 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, Gott der Könige und der Herr der Herren. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi du roi et Seigneur des Seigneurs. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you are understanding it. Christ Jesus is the Son of God. Christus ist der Sohn von Gott. Jésus-Christ est le fils de Dieu. His father was, you know, the king, the true God was the one that was reigning, that ruled, that was ruling there. as a king, and they rejected him. And he now sent his son to us. A son of a king is actually a king. Let's go to Luke 1. Der wahrhaftige Gott hat über das Volk regiert. Sie haben ihn aber verworfen. Und Christus, der Sohn Gottes, ist jetzt auch, denn ist er auch der König, weil er der Sohn eines Königs ist. Et Dieu a été le roi du peuple Israël. On pouvait voir que le peuple Israël a rejeté Dieu à travers le fils de Samuel. Et puis ici, maintenant, dans l'Apocalypse, on peut voir que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs parce que lui-même, il est le fils du roi éternel. Luke 1, verse 35. Lucas 1, vers 35. Amen. Luke 1, verset 35. And the angel answered unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Praise the Lord. Halleluja. Christ Jesus is the Son of God. Christus Jesus ist der Sohn Gottes. Jésus Christ est le Fils de l'homme, de Dieu. Just as we are sons of God. So wie wir auch Söhne Gottes sind. Comme nous, si nous sommes des fils de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, as time goes on, Jesus knew he had to establish his own kingdom, his own government on earth before leaving. Amen. Amen. And in Matthew 16, please listen very well, because there are things we want to go through that will take you, you know, the Holy Ghost will help you to understand it. Amen. Let's go to Matthew 16 and see what Jesus said there. Jesus wusste, dass er sein Königreich auf Erden verbreiten wird. Jésus Christ, il savait qu'il va établir son royaume de Dieu ici sur terre. Matthew 16. Matthew 16. From verse 13. We read 13, 14 and 15. Amen. Matthew 16, verset 13 à 15. Matthew 16, 13, 14 and 15. Praise the Lord. Hallelujah. When Jesus came unto the coast of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Amen? Amen. Verse 14. And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or some of the prophets, or one of the prophets. Verse 15. Gens? He said unto them, but whom say ye that I am? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He turned to them and asked, who do people say I am? I want to know what people, because who I am will help you to know what I'm here to do. Amen. Da spricht zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Hat ihnen diese Frage gestellt, weil das würde beantworten, wofür, für wen sie ihn halten. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc Jésus-Christ a demandé cette question pour que, si on sait qui il est, on peut aussi comprendre pourquoi il est venu et quelle est sa mission. He asked them this question because who I am, who you are, determine what you are qualified to do. Er stellte ihnen diese Frage, weil die Person, die du bist, wird auch zeigen, wofür du gekommen bist, wofür du qualifiziert bist. Et il a demandé cette question parce que l'identité d'une personne, ça montre aussi directement la qualification de cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. They did not know who he was. Aber sie wussten nicht, wer er war. Mais ne savait pas qui il est. Just like no one knows us today. So wie uns heute auch keiner kennt. Comme nous aussi, nous sommes inconnus pour les gens. Because the natural man cannot know the things of the spirit. weil der natürliche Mensch die geistlichen Dinge nicht verstehen kann. Parce que l'homme charnel ou bien naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. That is 1 Corinthians 2, verse 14. Amen. 1 Corinthians 2, verse 14. 1 Corinthians 2, verse 14. It says, because they are foolishness unto him, unto them. They cannot understand the things of the Spirit, because the things of the Spirit are foolishness unto them. That's why when you say you are a son of God, they laugh at you. Sie können das geistlich nicht verstehen, weil das für sie Dummheit ist. Deshalb lachen sie dich aus, wenn du ihnen sagst, wer du in Christus bist. C'est ça pourquoi même les gens qui sont charnels, qui sont naturels, pour eux, la vérité est comme une bêtise parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est ça pourquoi ils sont pas aussi capables à comprendre qui nous sommes. Amen. No natural man, until you are in the spirit, you can never understand the things of the spirit. Erst wenn du im Geist bist, kannst du das verstehen, was im Geiste ist. Seulement quand tu es dans l'esprit, tu peux comprendre les choses spirituelles. That's why under law you can never understand Christ. Deshalb kannst du im Gesetz Christus niemals verstehen. C'est ça, sous la loi, tu peux jamais comprendre Dieu. If you are under law, it means you are in flesh. Wenn du im Gesetz bist, heißt es, dass du im Fleisch bist. Et si tu es sous la loi, tu es dans la chair. If you are in flesh, it means you see what you do. Und wenn du im Fleisch bist, dann siehst du das, was du tust. Et si tu es dans la chair, tu vois ce que toi tu fais. You see that doing it to God, doing it to people, or doing it to yourself. Entweder tust du es Menschen an. Whatever you are doing is flesh. Entweder tust du es Menschen an, dir an oder Gott, aber was immer du tust, ist Fleisch. Et soit tu fais quelque chose contre Dieu, contre l'homme, mais contre toi-même, et tout ce que tu fais, c'est la chair. And that is why we don't depend on what we do. We depend on what he did for us. Und deshalb sehen wir nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was er getan hat. Et c'est pourquoi on ne dépend pas de nos propres œuvres, mais on dépend de ce que Jésus-Christ a fait. You can only be in the spirit by believing what Christ did for you. That's how to believe in the spiritual world of Christ Jesus. Du kannst nur im Geist. You see what he did. Du kannst and never what you do. Du kannst nur im Geist leben, wenn du siehst, was Christus getan hat. Et tu peux seulement vivre en esprit quand tu vois ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go there. 1 Corinthians 2. 1. Korinther, go to 1 Corinthians 2. 1. Korinther, Kapitel 2. 1 Corinthians 2, verset 14. Vers 14. Hallelujah. Vers 14. Vers 14. 1 Corinthians 2, verset 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Amen. Amen. The natural man always see themselves. Never see Christ. Der natürliche Mensch sieht nur sich selbst und nicht Christus. Et l'homme naturel se voit seulement lui-même et pas Jésus-Christ. Amen. Amen. The natural, you know, even the religious people, they see what they do and never what Christ did. Selbst die Religiösen sehen nur das, was sie tun, nicht das, was Jesus getan hat. I mean the Christians. Die Christen today. Heutzutage. Et les gens religieux, par exemple, comme les chrétiens, ils voient seulement ce qu'ils sont en train de faire et jamais ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Amen. Amen. We see what Christ did for us. Aber wir sehen das, was Christ für uns getan hat. Mais nous, on voit ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Praise the Lord. Alléluia. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. And that is why I want to say anything about Christ Jesus, mm-hmm. because it takes Christ Jesus to believe Christ Jesus. Mm-hmm. And once you say anything about Christ Jesus, they make fun of you. They laugh at you to scorn. Mm-hmm. Amen. Because a natural man cannot understand anything Christ. It's not possible. Man braucht Christus, um Christus zu verstehen. Deshalb werden dich Leute auch immer wieder auslachen, wenn du über Jesus redest, weil sie ihn nicht verstehen können. Et c'est pourquoi nous avons aussi besoin de Jésus-Christ pour croire en Jésus-Christ. Et ça montre aussi que l'homme naturel ne peut jamais comprendre Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi beaucoup de gens se moquent de nous quand nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen. In Matthew 9. Let's go to Matthew 9. Matthäus 9. Matthew 9. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 9. Vers 33 und 34. Vers 33 und 34. Verset 33 und 34. Praise the Lord. Hallelujah. They will call you devil. Amen. They will even see you as evil. Sie werden dich Teufel nennen und dich sogar böse ansehen. Ils vont t'appeler même un diable ou un démon, ils vont dire que tu es méchant. Amen. Amen. If you belong to Satan, you will see this ministry as Satan, a satanic ministry. Wenn du zum Teufel gehörst, wirst du diese Gemeinde als teuflisch sehen. Et si tu appartiens au diable, tu vas voir cette église comme quelque chose de démoniaque. Amen. Amen. You know, the devil always called Jesus Christ evil. Der Teufel nennt Jesus immer böse. Parce que le diable appelle Jésus-Christ toujours mauvais. Amen. Amen. It's so easy to understand. Es ist sehr einfach, das zu verstehen. Et c'est facile à le comprendre. Verse 33 and 34. He said, and when the devil was cast out, Jesus cast out devil from people. They don't speak. And the multitude marveled, saying, it was never so seen in Israel. Verse 34. But the Pharisees said, he casteth out devils through the prince of the devils. Matthäus 9, 33 und 34. Matthieu 9, verset 33 et 34. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then if you go to Matthew also, Matthew 12. Let's go to Matthew 12. Matthew 12, verse 24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebul, the prince of the devils. Amen. Amen. You know, they heard what Jesus was doing. They now said that he was doing it by the power of the devils. Die Pharisäer hörten, was Jesus getan hat und sagten und behaupteten, dass das durch die Kraft des Teufels tut. Et les pharisiens ont vu ce que Jésus-Christ faisait, puis ils ont dit que Jésus-Christ a sa puissance à travers de Beelzebub, d'un démon. Amen. Amen. And that's why whoever call here devil, you know he or she is the one that is a devil. Daran erkennst du, dass wer immer diesen Ort teuflisch nennt, selbst vom Teufel ist. Et c'est pourquoi tu vas reconnaître que quand une personne appelle cette place démoniaque, cette personne même il est démoniaque. They once called Jesus devil, the prince of demons. Sie nannten Jesus den König der Dämonen. Ils ont appelé Jésus-Christ le prince des démons. Beelzebul, amen. Beelzebul, the prince of the devils. Sie nannten ihn Beelzebub, der Prinz der Dämonen. Le prince des démons, Beelzebub. Go to John 7:20. Praise the Lord. Hallelujah. Johannes 7, Vers 20. Jean 20, verset, Jean 3, verset 20. You know, the Pharisees, they need... Jean 7, verset 20. Amen. Amen. They needed to be delivered. Whoever call here demon, that here is Satan word. You know that person need deliverance. Mm-hmm. Immer full diesen, of demons. Immer diesen Ort. Until you are full of demons, you can never see here as a devil zone. Mm-hmm. Wer immer diesen Ort böse und vom Teufel ist selbst voll von Dämonen und muss befreit werden. Et chaque personne qui appelle cette place une place mauvaise doit être délivrée. Praise the Lord. Alleluia. In John 7, verse 20. Johannes 7, Vers 20. Jean 7, verset 20. Amen. Amen. The people answered and said, thou hast a devil. They are talking to Jesus. Amen. Amen. Who goeth about to kill thee? They told Jesus that Jesus had a devil. Auch hier sagten sie zu Jesus, dass einen Dämon hat. Et même ici, ils ont dit à Jésus-Christ qu'il a un démon. In John 8, verse 47, if you go there again, you go there also. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. 47 to 49. Johannes 8, 47 bis 48. Jean 8, verset 48 et 47 et 48. Bis 49. Jusqu'à 49. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. It's a he that is of God, heareth God's words. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. How you believe the message, how you walk on it, how you see it, how you believe it, how you can trust Christ. That is how I know that you are from him. Wie du Gottes Worte hörst und danach handelst, wie du dich für ihn entscheidest und ihm glaubst, daran können wir, kann ich sehen, wer du bist. Et la façon comment tu te décides pour la vérité, comment tu fais confiance à la vérité et tu obéis à ce qu'on te dit, c'est ça, ça montre si tu appartiens à Dieu ou pas. Look at verse 47. He said, he that is of God, heareth God's words. Vers 47. Amen. It means if you are of the devil, of demons, you can never hear his voice. You can never believe the word of God. Bedeutet, wenn du voll vom Teufel und Dämonen bist, dann kannst du niemals das Wort von Gott hören. C'est ça pourquoi quand si tu es rempli de démons, tu es jamais capable à attendre ou bien comprendre la voix de Dieu. Then he now says, therefore hear them not, because you are not of God. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse 48. Vers 48, verset 48. They answered the Jews and said unto him, say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? Verse 49. And Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father, and you do, and ye do dishonor me. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Vers 49. Und nous sommes maintenant à verset 49. Amen. Amen. They said he has a devil. Sie sagten, er hat einen Teufel in sich. Ils ont dit que Jésus-Christ est rempli d'un démon. Just like they say about us today. So wie sie es auch über uns sagen. Comme ils parlent, comme beaucoup de gens parlent de cette église. Amen. Amen. Whoever say we have a devil, you in that through that you can know that this person is possessed. Wer immer behauptet, dass du einen Teufel in dir hast, daran kannst du erkennen, dass diese Person selbst befallen von Dämonen ist. Donc chaque personne qui dit que cette église est de démons, cette personne a besoin de délivrance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 5. Go to Matthew 5, please. Matthäus 5. Matthäus 5. From verse 10 to 12. Von 10 bis 12. Verset 10 à 12. It says, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Blessed are they who are persecuted for choosing me. Amen. Amen. Glückselig sind die, die sich für mich entscheiden. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ça veut dire heureux ceux qui choisissent Jésus-Christ. Amen. Amen. For there is the kingdom of heaven. Praise the Lord. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Car le royaume des cieux est à eux. Verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Can you see how blessed we are? Amen. Amen. They say a lot of things. Amen. Jesus said, blessed are we. Jesus sagt in diesen Stellen, wir sind gesegnet. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes heureux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen. For so persecuted they the prophet which were before you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Vers 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said we should rejoice when they call us name. Wir sollen uns erfreuen, wenn sie uns beleidigen. Because of him. Wegen ihm. Et Jésus-Christ nous dit qu'on doit se réjouir si les gens nous appellent de nom. Do you know how I know that you hate Jesus? Wisst ihr, woran ich erkennen kann, dass ihr Jesus hasst? Et tu sais comment je peux savoir que vous détestez Jésus-Christ? If you hate me. Wenn du mich hast, I si know you hate Jesus. Dann weiß ich auch, dass du Jesus hast. Là, je sais que tu détestes aussi Jésus-Christ. If you hate this ministry, I know you hate Christ Jesus. Wenn du diese Gemeinde hast, dann weiß ich, dass du auch Jesus Christus hast. Si tu détestes cette église, tu détestes aussi Jésus-Christ. Praise the Lord. Halleluja. Go to John 15. Johannes 15. Jean 15. John 15, from verse 18. Johannes 15, ab Vers 18. Jean 15, verset 18. Amen. Amen. From verse 18 to 25. Vers 18 bis 25. Verset 18 à 25. Elisabeth, it's at verse 18 now. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Ah, is somebody getting something here? If they hate you, you know they hate Jesus. Vers 18, wenn sie dich hassen, dann weißt du, dass sie, wenn sie Jesus hassen, dann hassen sie auch dich. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a il m'a eu avant vous. Amen. If they hate you, you know, that is how you know people that hate Jesus. Wenn sie dich hassen, erkennst du, dass sie auch Jesus hassen. Et si il, les gens te détestent, là tu vas savoir ce qu'ils détestent Jésus-Christ. Because for you it's all about Christ, Jesus. Weil es dir nur um Jesus Christus geht. Parce que pour toi, il s'agit seulement de Jésus-Christ. If people love Christ Jesus, definitely they will love you. Wenn Leute Jesus lieben, dann werden sie dich auch lieben. Et si les gens t'adorent, ils vont aussi, ou bien t'aiment, ils vont aimer aussi Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And that's how you prove. You prove yourself if you love. You know, you prove yourself or you prove them also. Amen? So, if they love Christ Jesus, if they love you, then you know they love Christ Jesus. But if they hate you, you know that they hate Christ Jesus. So prüfst du dich, aber auch andere Leute. Wenn sie dich lieben, dann lieben sie Jesus. Und wenn sie Jesus hassen, dann hassen sie auch dich. Et c'est comme ça que tu peux aussi tout examiner, mais tout juger. Parce que si les gens te détestent, là tu sais que ils détestent aussi Jésus-Christ. Mais si toi-même aussi, par exemple, tu as un problème avec quelqu'un ou bien, oui, en général, puis tu dois aussi te juger toi-même. Verse 18 again. If the world hates you, amen. If people hate you, if mother hates you, father hates you, brothers hate you, people, neighbor, co-workers, amen. If father hates you and call you name and say you are no longer my son, you are no longer my child, you are no longer my daughter. Why? Because you choose Christ Jesus. You know that should help you to know how that very person hates Jesus. Wenn Leute euch hassen und euch verstoßen, Familienmitglieder, Freunde oder Arbeitskollegen, dann weißt du, dass diese Menschen auch Jesus hassen und verstoßen haben. Ich sehe, par exemple, des parents, bien des tes collègues ou bien tes anciens amis te détestent, là tu sais qu'ils détestent aussi Jésus-Christ. What Jesus said here is not different from what we read in 1 Samuel 8. Where God said they are rejecting Samuel, is they are rejecting him. It's not different. Was hier in diesem Vers gesagt wird, ist dasselbe, was wir auch in 1 Samuel gelesen haben, dass sie nicht Samuel verweigert haben, sondern sie haben Gott verweigert. Et tous ces passages qu'on vient de lire au Nouveau Testament, c'est aussi c'est la même chose avec ce qu'on vient de lire dans 1 Samuel 8, où Dieu a dit qu'ils m'ont rejeté. Verse 19. Verset 19. Il dit, si vous êtes hors du monde, le monde va aimer son propre. Mais parce que vous n'êtes pas hors du monde, mais que j'ai choisi vous hors du monde, donc le monde a haï vous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 20 says, remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Amen. Verse 20. If they have kept my saying, they will keep yours also. Amen. Amen. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Vers 21. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. 22. Are we getting it, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Amen. If I have not come and spoken unto them, they have not had sin. Mm-hmm. If you have not preached unto them, they have not had sin. But now they have no cloak for their sin. Mm-hmm. No excuse. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Hättest du nicht zu ihnen geredet, hätten sie keine Sünde. Aber weil du zu ihnen gesprochen hast, haben sie jetzt haben sie Schuld auf sich geladen. Si tu n'avais pas prêché aux gens là, ils n'ont pas aussi un péché. Mais parce que tu as prêché aux gens, c'est là où pourquoi ils ont plus l'excuse pour leur péché. Sie haben keine Ausrede mehr. Amen. Amen. It is like if Jesus, you know. To be a sinner is not even your fault. Amen. Amen. Because it is your inheritance. But to reject Christ, then it's your fault to be a sinner. Dass du ein Sünder bist, ist nicht deine Schuld. To ignore him and reject him, then it's your fault to be a sinner. Weil du hast diese Sünde geerbt, aber wenn du Jesus Christus verweigerst, dann hast du Schuld auf dich geladen, weil du seine Zahlung nicht angenommen hast. Donc, que tu es un pécheur, ce n'est pas ta faute. Mais ta faute est que tu as rejeté Jésus-Christ. Et c'est là où maintenant tu as la faute aussi que tu restes un pécheur. And that's why if you have not spoken to them, they have no sin. Et deshalb, wenn du noch nicht zu ihnen geredet hast, haben sie auch keine Sünde. Et c'est ça pourquoi si tu n'as pas prêché aux gens, ils n'ont pas aussi un péché. Praise the Lord. Alléluia. Verse 23. Vers 23. He that hated me hated my father also. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 24. Vers 24. If I have not done among them the works which none other man did, they have not had sin. But now have they both sinned and hated both me and my father. Verse 25. Verse 5. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that is written in their law. They hated me without a cause. Those that hate you, they don't hate you without a cause. Die Menschen, die dich hassen, sie hassen dich ohne Ursache. Les gens qui te détestent sans cause. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If they have not been here into this ministry, they have not come at all. They don't have sin. Wären sie noch nicht in der Gemeinde gewesen, stepping here is a problem for them. Und hätten die Wahrheit hier nicht gehört. And hearing the message is a problem. Hätten sie keine Sünde auf sich geladen, weil sie schon hier waren und die Worte gehört haben, haben sie Sünde auf sich geladen. S'ils n'étaient pas ici à l'église, là, ils n'ont pas de péché, mais parce qu'ils sont, ils sont venus ici à l'église, ils ont des péchés. Amen. Amen. If they have not been here to hear the message, to listen to Christ, they don't have sin. And if they have, if you and me have not preached to them, they don't have sin. Hätten sie hier noch keinen Fuß reingesetzt und die Worte gehört und hättest du ihnen auch noch nicht vom Wort erzählt, hätten sie keine Sünde auf sich geladen. S'ils n'étaient pas ici, puis n'ont pas écouté la message, la, le message là, ça veut dire qu'ils n'ont pas un péché, mais la raison que le fait qu'ils ont été ici, puis ils ont entendu le message, ça montre qu'ils ont déjà des péchés. Again, Matthew 16. Go to Matthew 16, please. Matthew 16. Matthew 16. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 15. Amen. Vers 15. He now turned to them. Who do you say I am? Er wandte sich zu und fragte sie, für wen haltet ihr mich? Verset 15, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, again, Jesus is saying here that who you believe I am determine what I am qualified to do. Jesus sagt hier, den, für den ihr mich hält, das wird auch zeigen, wofür ich qualifiziert bin, wofür ihr glaubt, worauf ihr, wovon ihr denkt, dass ich qualifiziert bin. Donc Jésus-Christ dit ici, si vous, vous connaissez mon identité, là vous connaissez aussi ma qualification, vous savez aussi de quoi je suis capable. You know, that is why if you call Jesus a prophet, like the Muslim in the Quran, call him a prophet, that disqualifies Jesus from being a king. Or from having a kingdom. So, wenn du Jesus so ansiehst, wie die Moslems ihn ansehen, nur als ein Prophet, dann disqualifiziert ihn das als König, als mit seinem Königreich. Donc si tu vois Jésus-Christ comme un prophète, donc comme les musulmans voient Jésus-Christ, là tu dis aussi directement que Jésus-Christ n'est pas capable d'être un roi, qu'il n'est pas capable de régner puis d'avoir un royaume. Amen. Amen. If you also call him a wise man, like the Buddhists, amen. They see Jesus as a wise man. That's also disqualify him from having a kingdom. Amen. That he is a wise man does not make him to have a kingdom. Oder nennst du ihn ein weiser Mann wie die Buddhisten, disqualifiziert ihn das auch, ein König mit einem Königreich zu sein. Donc si tu appelles Jésus-Christ un homme sage comme les bouddhistes, là tu dis aussi que il n'est pas capable d'être un roi. And also if you call him a wisdom teacher, just like the Hindus, amen, the Hindus call him a wisdom teacher. That also disqualifies him from having a kingdom. Nennst du ihn einen weisen Lehrer wie die Hindus, disqualifizierst du ihn auch, ein König mit einem Königreich zu sein. Et si tu appelles Jésus-Christ un professeur sage ou bien un maître sage comme les Hindous, là tu dis qu'il est aussi que Jésus-Christ n'est pas capable d'être un roi. And that's why if you see all this with all religions, they have to deal with Jesus' identity. Amen. Deshalb diese ganzen Religionen, die müssten sich mit der Identität von Christus beschäftigen. Et c'est ça, toutes les religions ont un problème avec l'identité de Jésus-Christ. And that is why whatever you call him, that gives him the qualification. How you are going to see him. How you are going to relate to him. How you are going to submit to him or do anything with him. Deshalb, was going to affect you. Deshalb, was auch immer du ihn nennst, das wird ihn auch für dich qualifizieren. Das wird beeinflussen, wie du ihn siehst. Donc tout ce que tu dis sur Jésus-Christ, ça va aussi, ça va t'aider aussi à te soumettre à Jésus-Christ et comment tu vas le voir et comment tu vas voir aussi sa qualification. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at the true God, you have so many names: Jehovah Jireh, Jehovah Elohim, El Shaddai. Amen. Jehovah Nissi. You know, he has so many names because anywhere he is there. Are you getting it? Der wahre Gott hat so viele Namen, weil er überall ist. C'est ça pourquoi le vrai Dieu a beaucoup de noms comme Jéhovah ou bien El Shaddai ou bien Elohim. Donc ça montre aussi qui il est comme personne et puis qu'il est partout. If you see your God so small, he's so small to you. He's so small for you. But if you see him so mighty, so great, he's so great for you. Wenn du deinen Gott klein siehst, wird er auch klein für dich sein. Wenn du ihn aber groß und mächtig siehst, wird er auch groß und mächtig für dich sein Donc und wirken. Si toi tu vois ton Dieu, qu'il est un Dieu petit, tu vois, si pour toi Dieu est un Dieu petit, là il va pas aussi être capable pour toi de faire quelque chose. Mais si tu crois que Dieu est un grand Dieu, c'est là aussi tu vas voir sa grandesse. You know, if you see Jesus as a good man, amen. He really cannot help you. He will be like every other person. You know, that people call good people. Wenn du Jesus als einen Gutmenschen siehst, dann kann er dir nicht helfen, weil man heutzutage jeden Gutmenschen bezeichnet und diese Gutmenschen nichts bewirken können. Et si tu vois Jésus-Christ seulement comme une bonne personne, là Jésus-Christ il peut rien faire dans ta vie parce qu'il va seulement montrer les résultats d'une bonne personne pour toi dans ta vie. Amen. Because every other person try to be good. Weil jeder Mensch versucht gut different. Zu sein. Es If gibt keinen Unterschied. Parce que chaque personne essaie d'être bien. Amen. Amen. In 1 Corinthians 13. Amen. He said, if you give your body to be burned, it profits you nothing. Mm. A good man will want to give everything out. Mm. Amen. Mm. But the Bible, you know, say, if you even give everything, even your body, to be burned, it profits you nothing without Christ. In 1. Korinther steht geschrieben, wenn du alles gibst, selbst dein Körper verbrennst, wird dir nichts bringen. Et 1 Corinthiens nous dit aussi que même si tu donnes ton corps pour que ça soit comme sacrifice, ça sert à rien parce que les bonnes personnes ils vont toujours essayer à tout faire, mais ça sert à rien. If he's just a good man, he profits us nothing. Wenn Jesus nur ein guter Mensch ist, würde uns das nichts bringen. Si Jésus-Christ est seulement une bonne personne, ça ne sert à rien. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 7 verse 18 says, no good man. In Römer steht drin, es gibt nichts Gutes im Menschen. Et Romain 7 nous dit qu'il n'y a rien de bon dans une personne, d'un homme. Amen. Amen. No, religious people don't like that. They always say they are trying to be good. For them, it's all about they try to be good. They are good. But the Bible said there is no good in man. Religiöse Menschen hören sowas nicht gerne, weil sie immer versuchen, gut zu sein. Aber in der Bibel steht geschrieben, dass es nichts Gutes im Menschen gibt. Et les gens religieux n'aiment pas cette phrase parce que les gens religieux essaient toujours d'être bons, de montrer la bonté. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas quelque chose de bon dans l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. And also, if he is just a wise man, like Jesus Christ, your professor in colleges are wise too. They are wise. Amen. They are intelligent. Amen. Your professor cannot help you. Amen. Amen. They cannot save you. They cannot save themselves. They cannot save you. Und wenn Jesus auch nur ein weiser Mensch ist, dann ist da kein Unterschied zwischen ihm und deinen Professoren oder deinen Lehrern, weil diese Menschen auch weise sind, aber nichts vollbringen können. Et si Jésus-Christ est seulement un homme sage, là ça montre qu'il n'y a pas une différence entre les professeurs à l'université parce que eux aussi sont sages puis sont intelligents. Sie können dich nicht retten. Ils ne peuvent pas te sauver. So in Matthew 16, this question that Jesus asked is very, very important. Amen. Amen. Deshalb ist diese Frage, die Jesus in Matthäus 16 stellt, sehr, sehr wichtig. Donc la question que Jésus-Christ a demandé dans Matthieu 16, c'est très important. He said, who do people say I am? Er fragt, wer denken die Menschen, wer ich bin? Il dit, Amen. Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? If you look at your answer, verse 14 of Matthew 16, some said, you are John, meaning you are a prophet. Amen. John was the prophet. Are you getting it? In Vers 14 sehen wir ihre Antwort auf seine Frage, dass sie ihn für einen Propheten hielten. Et les gens, dans verset 14, ont dit que Jésus-Christ est un prophète, comme Jean-Baptiste. Amen. Amen. If you remember Matthew 11, verse 9. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also Mark 11, verse 32. Amen. Amen. Where Jesus talks about John the Baptist. Amen. Men counted John as a prophet. Amen. Amen. They see him as a prophet. And Jesus said, also see him as a prophet. In Matthew 11, he said, greater than the prophet is here. Mm. Are you getting it? Yeah. Greater than John is here. Yeah. In der Bibel lesen wir, dass Johannes ein Prophet war und dass Jesus sagt, dass er größer ist als Propheten. Et dans la Bible, on lit que Jean-Baptiste a dit qu'il est un prophète. Après Jésus-Christ, il a dit que Jésus-Christ, il est plus grand qu'un prophète. I don't know if you are seeing Matthew 16. You can see it. The first was John, and then Elijah. Amen. Mm-hmm. Elijah also was a prophet. Amen. Amen. you can see that it's us, they also called him a prophet. For them, it's all a prophet. Even Jeremiah, amen? Mm-hmm. If you look at it, Jeremiah, it's all about prophets. In Vers 14 sehen wir, dass sie ihn ständig mit Propheten verglichen, mit Johannes, mit Jeremiah, weil sie davon ausgingen, dass er ein Prophet war. Et on peut aussi voir que les gens naturels pensent que Jésus-Christ est un prophète parce qu'ils ont comparé Jésus-Christ avec Élie, avec Jérémie et avec même Jean-Baptiste. It means he is not qualified to have any kingdom. Amen. Praise the Lord. Das bedeutet, er war nicht qualifiziert, ein Königreich zu haben. Donc pour eux, ils ont vu que Jésus-Christ n'est pas qualifié d'avoir un royaume. Then Jesus asked them, "Who do you say I am?" You have seen me healing the sick, feeding thousands just with little, even forgiving sin without you going to Jerusalem. Amen. You have seen all this. Who do you say I am? Da fragte er sie nochmal, für wen hält ihr mich? Er wusste, dass sie alle seine Wunder gesehen haben, wie er Menschen heilte und Essen vermehrte. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Il a demandé cette question parce que les disciples, ils ont vu comment Jésus-Christ a sauvé les gens, comment il a guéri les gens, et puis comment il a même pardonné les péchés des gens. Amen. He said to them, you have even seen me, even forgiving sin, without you going to Jerusalem to get a lamb for a priest to kill for your sin. I forgive right now. I forgive. Who do you say I am? Er sagte auch, dass sie auch sahen, wie er Sünden vergab, ohne dass sie nach Jerusalem gehen mussten und ein Lamm schlachten mussten. Und für wen hält ihr mich jetzt? Et Jésus-Christ a dit, donc on peut voir que Jésus-Christ a pardonné des péchés sans avoir allé à Jérusalem pour faire des sacrifices d'un agneau, parce qu'avant c'était nécessaire pour qu'on te pardonne tes péchés. Et c'est ça pourquoi elle a demandé à les disciples, parce qu'ils ont vu comment Jésus-Christ a pardonné les péchés des gens. The priest cannot forgive without telling you to bring a ram so that he can kill. But you don't need the ram to bring to me for me to forgive you. I forgive you instantly. Amen. Der Priester braucht ein Opfer, damit er Sünden vergeben kann. Aber Jesus Christus brauchte das nicht, damit er Sünden sofort vergeben konnte. Donc on peut voir que was heißt Priester nochmal? Un prêtre a besoin d'un agneau ou bien d'un sacrifice en général pour pardonner des péchés. Mais Jésus Christ, il a pardonné sans avoir un sacrifice. Let us see example of the forgiveness, how he forgave. Mark 2. Go to Mark 2, please. Quickly go there. Mark 2. In Mark 2 sehen wir, wie er Sünden vergeben konnte. From verse 1 and 2. Vers 1 und 2. Mark 2, verset 1 et 2. Amen. And then we go to, maybe we'll read it to 12, so that you can get it better. Amen. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Everyone was hearing that he was there. Amen. Dass Jesus da war. Tout le monde savait que Jésus-Christ est là. Amen. Amen. And straight away, verse 2. De? And straight away many were gathered together, in so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached the word unto them. Verse 3. Verse 3. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of four. Amen. Amen. Verse 5. Verse 5. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Mm. Are you getting it? Vers 4. You can see how great their faith was. Mm. Very mighty. Wir konnten hier sehen, wie groß ihr Glauben war. Ici on peut voir comment leur foi a été grand. Vers 5. Vers 5. When Jesus saw their faith. Als Jesus ihren Glauben sah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said unto the sick of the palsy, son, your sin be forgiven thee. Without going to Jerusalem, without going to buy land, so that he can the priest to submit to give to the priest to kill for him, or the high priest, without any sacrifice. Jesus said, your sin be forgiven thee. Jesus Praise sagte, the Lord. Sohn, deine Sünden sind vergeben. Er konnte ihnen sofort vergeben, ohne dass sie mit einem Opfer zum Priester gehen mussten. Donc Jésus-Christ a été capable de leur pardonner Amen. Directement sans avoir un sacrifice. Amen. Mm. In verse 6, he said, but there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts. Vers 6. 7. Verse 6. Why does this man does speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know Christ, Jesus is either a very a crook or the true God. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. He wouldn't know that who can forgive sin but God alone. In Vers 7 sehen wir, dass sie selbst wussten, dass nur Gott Sünden vergeben konnte, aber dass sie Gott nicht mit ihm in Verbindung brachten. Dans verset 7, on peut voir que les gens savaient que seulement Dieu peut pardonner les péchés, mais eux, ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. We quickly read it to 12. Wir lesen bis 12. Amen. Amen. Vers 8. And immediately when Jesus perceived in his spirit, we see things in our spirit. Amen. Amen. We see, we know things in our spirit. Amen. Are you getting it? The part of you that is 100% Christ. Amen. That's how we know things. Amen. Amen. Amen. The part of you that is already complete. That's how you know things. Things come from there to believers. Amen. Amen. For you to know things, it comes from your spirit. In Vers 8 sehen wir das. Durch unseren Geist sehen wir Dinge, die verborgen sind. Et à travers de notre donc dans verset 8, on peut voir qu'on connaît et puis on reconnaît tout à travers de notre esprit, parce que tout ce que nous sommes en train d'écouter, d'attendre et de croire de Jésus-Christ, ça vient de la partie qui est déjà sauvée, donc notre esprit. So also was you know Paul, you know, perceive things in the spirit. You know, when things come to you, it's not coming from any other place but your spirit. The part of you that is already Christ, that is where revelation comes from. Things that you now understand, to know Christ, they all come from your spirit. That is why your victory is coming from inside, no, not from outside. It's not about your job, it's about your spirit that is already loaded in Christ Jesus. Deshalb Offenbarungen und der Sieg kommt aus deinem Geist. Donc ça montre que tout vient de ton donc la victoire ça vient de ton esprit. Remember spirit, soul and body. He said you prosper as your soul prospereth. And you live in good health as your soul live in good health. Your prosperity, your healing, everything of you, they are coming from your spirit. Amen. Alles von dir kommt aus dem Geist, das ist deine Freude, deine Gesundheit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Donc ça montre que ta victoire, ta santé, ça vient de ton esprit. Papa, can you help us in verse 8? Et ta prospérité. Amen, verse 8. Vers 8. Verset 8. And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse 9. Verse 9. He said, whether is it easier to say to the sick of the palsy, your sin be forgiven thee, or to say, arise and take up your bed and walk? Which of the two is easier? Was von beiden ist leichter? Die Sünden zu vergeben oder ihm zu sagen, er soll gehen? Lequel est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? You know, which of them, which of the two is easier? Amen. Mm-hmm. You know, to say for your sins be forgiven thee is more easier than to say rise up and take up your bed and walk. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Because for sin to be forgiven, you know, one can see it. Mm-hmm. You can just say your sin forgiven, nobody can see it. Mm-hmm. But rise up and walk. Mm-hmm. Everybody can see it, if it will work or not. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. If I say that is that which is easy, and you cannot believe, how can you even believe when I say the other one? Amen. When I speak the other one, when I perform the other one, are you getting it? Praise the Lord. Die Sünde zu vergeben ist leicht, weil du das nicht sehen kannst. Aber wenn du sagst, steh auf und geh, das ist schwer, weil du das sehen kannst. Und deshalb sagt Jesus auch, wenn ihr das Physische schon nicht glauben könnt, um wie viel mehr werdet ihr dann das Geistliche nicht glauben können? Et Jésus-Christ a dit que si vous n'êtes pas capable à croire que je peux pardonner les péchés qui est le plus facile, comment vous allez croire le plus difficile quand je dis au paralytique qu'il doit s'élever et puis qu'il soit guéri? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 10. But that you may know that the Son of Man had power on earth to forgive sins, he said to the sick of the palsy. 11. I say unto thee, arise and take up your bed and go your way into your house. Verse 12. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all. You know, you can never come to Christ and not be healed. It's impossible. It's impossible. C'est impossible que tu viennes vers Jésus-Christ et tu ne sois pas guéri. Vers 12, du kannst niemals zu Christus kommen und nicht geheilt werden. Praise the Lord. Hallelujah. You know, once you come to him, you will really enjoy him. Wenn du zu Christus kommst, wirst du ihn wirklich genießen. He will free you. Et si tu viens vers Jésus-Christ, tu vas profiter de tu vas apprécier Jésus-Christ. He will free you because he himself is freedom. Amen. Er wird dich befreien, weil er selbst der Frieden ist und die Freiheit. Il va te délivrer parce qu'il lui-même est la liberté. You know, somebody can free you and that person is not a freedom. You know, Christ will free you because he is the freedom. Mm. Amen. That's why you never come to him and be in bondage. Menschen können nicht befreien, aber sind selbst nicht die Freiheit. Aber Jesus Christus, er befreit dich und ist selbst auch die Freiheit und bringt dir Frieden. L'homme peut te délivrer, mais lui-même il n'est pas la liberté. Mais Jésus Christ, il peut te libérer parce que lui-même est la liberté. Praise the Lord. Et c'est ça pourquoi que quand tu viens vers Jésus Christ, tu peux jamais être dans la captivité. And immediately he arose, took off the bed, and went forth before them all, in so much that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw it on this fashion. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 5, you can see that Jesus, he forgives sin instantly, without wasting time. In Vers 5 sehen wir, dass Jesus sofort die Sünde vergibt, ohne Zeit zu verschwenden. Donc dans verset 5, on voit que Jésus-Christ nous pardonne nos péchés directement sans perdre de temps. Verse 7, they said only God can forgive sin. Vers 7 sagen sie, nur Gott kann Sünde vergeben. Verset 7 nous dit que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not say you are wrong. Jesus sagte nicht, dass sie falsch liegen damit. Et Jésus-Christ n'a pas dit qu'ils ont tort. He did not even question it because he is God. Er hat es auch nicht in Frage gestellt. At least you are getting this right. You that is a liar all your life. At least you are getting one thing right. Archdeacon. I am God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Er hat sie nicht in Frage gestellt, als sie das sagten, weil er wusste, dass er Gott ist und er wusste auch, dass sie wenigstens das verstanden haben. Et puis c'est ça pourquoi Jésus-Christ il n'a rien dit parce qu'il a même reconnu qu'ils ont compris une chose, que c'est Dieu seulement qui peut pardonner le péché. He was revealing to them, saying, "You are right. That is who I am." Er offenbarte sich ihnen. Amen. Er offenbarte sich ihnen und sagte ihnen damit, dass sie recht haben, weil er Gott ist. Et c'est là où Jésus-Christ s'est révélé aussi aux gens, parce que c'est là où il a montré qu'ils ont raison. He was telling them, "I can forgive sin because I am God." Er sagte ihnen, er kann Sünde vergeben, weil er Gott ist. Er kann Sünde vergeben, weil er Gott ist. Donc il a dit indirectement qu'il peut pardonner des péchés parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. In verse 15 of Matthew 16, what about you? Who do you say Jesus is? Matthäus 16, Vers 15. Was mit dir? Wer sagst du, wer Jesus ist? Matthäus 16, Vers 15. La question est, qu'est-ce que toi tu penses que Jésus-Christ est? Peter answered. Amen. Amen. Peter answered. You are Christ, the Son of the living God. Amen. Petrus antwortete, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Et Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu. Amen. Christ, le Fils de Dieu. He did not say the son of a dead God, but the son of a living God. Er sagte, du bist nicht der Sohn eines toten Gottes, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Il n'a pas dit le Fils d'un Dieu mort, mais le Fils de Dieu vivant. He said, you are the Christ, and not you are a Christ. Er sagte, du bist Christus. You are one of the Christ. There are many Christ. You know, people claim to be Christ. Amen. He said, you are the. It means there is no other. Amen. Er sagte, du bist der Christus und nicht du bist ein Christus. Weil heutzutage nennen sich mehrere Leute Christus, verschiedene Christusse. Aber er sagte, er ist der Wahrhaftige. Donc, Pierre, il n'a pas dit que tu es un Christ, mais tu es le Christ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des Christ, mais le Messie, mais Pierre a compris que Jésus-Christ est le Messie, le Christ. Amen. Amen. They have been claiming Christ, and there are people are still claiming Christ. Amen. Mm. But Peter said, the Christ. Mm. Just like he said, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. There is no other way. No one cometh unto the Father except by me. Amen. Es gibt viele Christusse, aber Petrus sagte, du bist der Christus, der Weg, die Welt und das Leben, der einzige, wahrhaftige. Il y a beaucoup de Christ, mais toi tu es le Christ, la vérité, le chemin et la vie. You know, Peter did not say you are one of the Christ. You are one of the Christ, you are one of them. Amen. You are the. Petrus sagte nicht, dass du einer der Christus bist, sondern er sagte, du bist der Christus. Et Pierre n'a pas dit que tu es un de Christ, mais il a dit tu es le Christ. You know, all the founders of religion, their followers also always see them as Christ, as their Christ, as their Savior. Die ganzen Religionsgründer werden meistens von ihren Anhängern als der Christus angesehen, als der Kopf angesehen. Et dans la religion, on peut voir que les religieux, ils voient leur fondateur de la religion comme le Messie, comme le Christ. Jesus Christ is the Son of the Living God. Amen. Aber Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Mais Jésus Christ est le Fils de vrai de Dieu vivant. Remember, his father is a king. And he is a king. Amen. And that's why we are kings today. Erinner dich daran, dass sein Vater der König ist und er selbst auch der König ist und deshalb wir auch Könige sind. Donc rappelez-vous que Dieu est le roi, Jésus-Christ son fils est le roi et c'est ça pour nous si nous sommes des rois. Amen. Amen. In 1 Samuel 8, we read it that he was the one that was their king. Amen. Amen. In Matthew 2, when Jesus was born, they were looking for the king. And today the Bible calls us kings. Amen. In 1 Samuel lesen wir, dass sie den König verweigert hatten. Und wir lesen auch in Markus, dass sie den neugeborenen König suchten. Amen. Amen. On peut voir dans 1 Samuel, on peut voir que les gens ont rejeté le roi Dieu. Et après, on peut voir que quand Jésus-Christ a été né, que les gens ont cherché le roi. Et nous, maintenant, si nous sommes les rois à travers de Jésus-Christ. Go to Matthew 2, please. Quickly go there. Amen. Matthieu 2. Matthieu 2. He said, now, that's verse 1 and 2. Vers 1 und 2. Verset 1 et 2. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? Amen. For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Vers 1 und 2, sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Verset 1 et 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Amen. A king that came with his kingdom. Ein König, der mit seinem Königreich gekommen ist. Un roi qui venait avec son royaume. His kingdom that was once lost. Das Königreich, was einst verloren war. Le royaume qui a été perdu. Amen. Amen. Go to Matthew 25, verse 34. Matthäus 25. Matthieu 25. Matthew 25, verse 34. Vers 34. Verset 34. Amen. Amen. He said, then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Amen. From the beginning of the time, it has been about the kingdom. Mm-hmm. Seit der Grundlegung der Welt ging es um das Königreich Gottes. Mm-hmm. Depuis la fondation du monde, le royaume de Dieu a toujours été au milieu. Nothing can change his purpose. Amen. Amen. Nichts kann seinen Zweck verändern. Rien peut changer son but. This has been his purpose. Das war von Anfang an sein Zweck. Le royaume a toujours été son but. His plan may change, but his purpose remains forever. Amen. Sein Plan kann sich verändern, aber der Zweck bleibt auf ewig. Son plan peut changer, mais son but reste toujours la même. And that is the entire project of the Bible. Und das ist das ganze Projekt der Bibel. Et c'est ça le projet de la Bible. God's interest was not to get you to heaven, because you are already a heavenly being. Gottes Ziel war es nicht, dich in den Himmel zu kriegen, weil du bereits ein himmlisches Mitglied bist. Donc, le but de Dieu, ce n'est pas de te mettre au royaume des cieux, parce que tu es déjà un être céleste. You were sent to earth to colonize earth for heaven. Du wurdest auf die Erde geschickt, um die Welt zu kolonialisieren. Vom Königreich Gottes. Tu as été envoyé sur la terre pour coloniser la terre. You are a heavenly being living in an earthly body, in an earthly body on a planet called Earth. Du bist ein himmlisches Geschöpf, was in einem weltlichen Körper lebt auf dieser Erde. Tu es un être céleste qui vit dans un corps terrestre pour sauver ou coloniser le planète qui s'appelle la Terre. You have to understand all this so that you can understand the Bible. Du musst das alles hier verstehen, damit du die Bibel verstehen kannst. Tu dois le comprendre pour comprendre la Bible. That is God's intention. His intention was to colonize earth with the kingdom of heaven. Amen. Du musst die Intention Gottes verstehen, die ist, dass sein Königreich Gottes hier auf Erden herkommt und diese Welt kolonialisiert wird davon. Et c'est ça pourquoi tu dois comprendre le but de Dieu, parce que son but est de coloniser le monde. And that is why we are called ambassadors of Christ. Mm-hmm. Deshalb nennt man uns auch Botschafter von Christus. Et c'est ça pourquoi on nous appelle aussi les ambassadeurs de Christ. Ambassador never lives in his country. Ein Botschafter lebt nie in seinem eigenen, in seinem eigenen Reich. Praise the Lord. Ein Ambassadeur ne vit pas dans son propre royaume. Is somebody getting it? Amen. But in a foreign country. He always live in a foreign country. Ein Botschafter lebt immer in einem fremden Ort. Ein Ambassadeur vit toujours dans un pays étranger. We are of heaven. But we are here. Wir sind vom Himmel, aber wir sind hier. Nous sommes des cieux, mais nous sommes ici. Though we are here, we are of heaven. Ambassador never live in his country. He live in a foreign country. That's why we are here and I'm not of here. Wir leben zwar hier, aber wir sind nicht von hier. On vit ici, mais nous sommes pas d'ici. Praise the Lord. Hallelujah. We are in a country, but we are not of the country. Wir sind in einem Land, aber wir sind nicht von diesem Land. Nous sommes dans un pays, mais on vient pas de ce pays. We are from another country. Wir sind von einem anderen Land. Nous sommes d'un autre pays. You know, we travel to Nigeria, and we know that we are just visitors there. Amen. Amen. And that's why what was disturbing them could not even affect us. Because we know that it's a matter of time. Are you getting it? Wir sind nach Nigeria gereist und wussten, dass wir nur Besucher sind. Deshalb hat uns auch nichts aufgeregt, was sie aufgeregt hat. Wir wussten, wir sind sowieso nur für kurze Zeit hier. Und par exemple, on a été aussi au Nigeria. Après tous les problèmes de Nigeria, ça ne pouvait pas nous affecter parce qu'on savait que c'est seulement une question de temps jusqu'à ce qu'on va rentrer. All of us that went there, we all have the citizen of Deutschland. Amen. Of we are all German citizens. And that we were there does not mean we were not German citizens. That we were in Nigeria does not mean we were not German citizens. Amen. Just like that you are here does not mean you are not a citizen of heaven. Alle, die mitgereist sind nach Nigeria, waren deutsche Staatsbürger. Und nur weil wir in Nigeria waren, heißt es nicht, dass wir diese deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr hatten. Genauso gilt das auch für das Königreich Gottes. Nur weil wir hier leben, heißt es nicht, dass unsere Bürgerschaft aus dem Himmel nicht mehr besteht. Donc, et tous les gens qui ont été aussi au Nigeria avec nous, ils sont tous les citoyens d'Allemagne. Donc ça veut dire que seulement parce que nous avons été au Nigeria, ça ne veut dire pas que nous ne sommes pas des citoyens d'Allemagne. Et puis c'est la même chose aussi avec le royaume de Dieu et le monde. Praise the Lord. Hallelujah. That you are here does not mean you are not from heaven. Dass du hier bist, bedeutet es nicht, dass du nicht vom Himmel bist. Et seulement parce que tu es ici, ça ne veut dire pas que tu n'es pas du royaume de Dieu. You know, as an ambassador, you are never alone. Als Botschafter bist du niemals alleine. Si tu es un ambassadeur, tu es jamais toute seule. Your country back you. Dein Land unterstützt dich. Back you. Dein Land unterstützt dich und ist hinter dir. Et ton pays est toujours là avec toi. Il te soutient. Please don't pretend to believe Christ. Believe him. Bitte tu nicht nur so, als würdest du Christus glauben. Glaube ihm wirklich. Ne fais pas semblance comme si tu crois Jésus-Christ. Mais tu dois vraiment croire Jésus-Christ. Ne fais pas seulement semblant. Stop seeing outside. Comparing yourself to others. Are you getting it? Hör auf, das Äußere zu sehen und dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Arrête de voir l'extérieur et de te comparer avec les autres gens. Amen. Amen. You know, comparing yourself to how you wanted to be, how you plan. You know, there was a time we were planning. We were the one planning our life. Amen. Amen. How we were going to be when I'm this so and so age, I'm going to have this, I'm going to have that, I'm going to have this. You don't even know what you are. What you were planning to have if they were all dead. Amen. Are you getting it? Wir haben früher, but Christ is the one that now plan for you. Amen. Allow him to plan for you, please. Amen. Amen. Wir haben früher immer alles geplant, wo wir wann sein werden, in welchem Alter wir was erreicht haben. Und heute plant Christus unser Leben. Wer das, was wir damals geplant haben, wir wussten nicht immer, ob das tot ist oder uns ins Verderben bringt. Et avant, on a toujours tout planifié nous-mêmes. On avait toujours planifié comment on va être si nous avons fini avec l'école, qu'est-ce qu'on va faire, et puis combien l'argent on va avoir. Mais on n'était pas conscient de ce danger, parce que normalement, si tu es ton propre Seigneur, la mort t'attend toujours. Mais maintenant, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur, et puis il est toujours au contrôle de notre vie. Don't look back. Wir sollen nicht zurückschauen und es mit diesem alten Leben vergleichen. Et puis, ne regarde pas derrière. You and I only perform for one audience. Amen. Of one. Amen. We perform for only one audience of one. That's Christ Jesus. Amen. Du und ich, wir performen nur vor einer Person. Das ist vor Christus, müssen wir uns nur beweisen. Performing and performer. Donc on peut dire en général que nous on vit seulement pour impressionner Jésus-Christ et pas l'homme. Amen. Amen. The whole world might not be clapping for you. Nobody might be. You know, there's no nobody is clapping for you. Keiner wird für dich klatschen. Et personne va t'acclamer ou bien te louer. Amen. Amen. They might not be clapping for you like they clap for others. Die Welt wird nicht für dich klatschen, so wie sie für andere Menschen klatschen. Le monde ne va pas applaudir la façon comme ils sont en train d'applaudir pour les autres. Remember, they never clap for Jesus. Sie haben auch nie für Christus geklatscht. Et puis, ils ont jamais applaudi pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 8, Jesus said, I only do what pleases my Father. Amen. Johannes 8 sagt Jesus, er tut nur das, was dem Herrn gefällt. Et Jésus-Christ a dit qu'il fait seulement ce qui plaît à Dieu. What do you do? Und was tun wir? Et qu'est-ce que toi tu fais? Is it to please people? Wollen wir Menschen gefallen? Est-ce que tu veux plaire aux gens? Are you getting it? Is it to please yourself? Oder wollen wir uns selbst gefallen? Ou tu veux te plaire toi-même? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said he only do what pleases his Father. Yes. And that should be for you also. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And what pleases your Father is for you to believe him. Mm-hmm. Believe on him. That's all. Amen. Jesus sagte, er tut nur das, was dem Herrn gefällt. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten nur das tun, was dem Herrn gefällt. Und wir gefallen dem Herrn, wenn wir ihm glauben und auf ihn vertrauen. Et Jésus-Christ, il a dit que tout ce qu'il fait, ça plaît à Dieu. Et c'est ça pourquoi nous aussi, tout ce qu'on fait, ça doit plaire à Dieu. Puis on le plaît, qu'on a la foi en lui, qu'on lui fait confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Please stop seeing others. Halt bitte auf andere Menschen zu sehen. Arrête de voir les autres. What they are achieving. Was sie erreichen. Ce qu'ils sont en train de recevoir. Amen. Stop seeing what others achieve. Amen. Hört auf zu sehen, was Menschen erreichen. Arrête de voir ce que les gens sont en train d'accomplir. See your father. Sieh deinen Vater. Ne vois ton père. If Jesus sees what others achieve, he will not see his father. Hätte Jesus gesehen, was andere Leute erreichen, hätte er seinen Vater nicht mehr gesehen. Et si Jésus-Christ allait voir ce que les autres ont accompli, là, ne pouvait pas aller ou bien voir son père. You are a citizen of heaven. Are you getting it? Du bist ein Bürger. Du bist ein Bürger des Königreich Gottes. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Amen. Amen. And also, please stop being a forgetful hearer. Und hör auch auf, ein vergesslicher Hörer zu sein. Et arrête aussi d'être une personne qui un écouteur qui oublie la parole de Dieu. Amen. Amen. You have always been hearing Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Allow him to be the same. Amen. Believe him as you believe him right now. Believe him forever. Amen. Don't stop it. Don't allow it to go. Instead, let it go. Amen. Amen. Amen. Let your belief, you know, remember the sick of the palsy. They have to divide the roof and bring him down. Amen. And can you see the faith? Amen. Praise the Lord. Du hörst immer, dass Christus, der gestern, heute und auf Ewigkeit ist. Du sollst auch glauben, dass er sich nie verändert und dass du dich immer auf ihn verlassen kannst. Und auch wie ein Beispiel, als sie das Dach runtergenommen haben, so sollen wir in unserem Herrn vertrauen. Et puis tu as toujours attendu que Jésus-Christ est. Tu as toujours attendu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis même maintenant. Et c'est ça pourquoi tu dois faire attention que ta foi ne devienne pas que ta foi ne change pas aussi. Tu dois toujours avoir ta foi et puis avancer avec ta foi. Et puis voir aussi les passages dans la Bible qu'on a lus, que les gens ont même tout fait pour recevoir la guérison de Jésus-Christ, pour même voir ou bien toucher Jésus-Christ. Et pour toi aussi, tu dois être comme ça. The Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. Mm. Allow your believing him to be the same yesterday, today and forever. Amen. You're trusting him. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass your joy, your peace never to change. Amen. In him. Die Bibel sagt, dass Christus derselbe ist gestern, heute und auf Ewigkeit. Lass auch zu, dass dein Glaubensteam auch immer derselbe ist, auf Christus gegründet, dass du ihm immer gleich vertraust und nicht weniger vertraust wegen Situationen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ ne change jamais, il est toujours le même. Ça veut dire aussi toi aussi, ta foi, ta joie et ta paix, ça doit toujours être la même et jamais changer. Stop seeing yourself being alone. Hör auf, dich alleine zu sehen, weil du bist niemals alleine. Arrête de me voir comme tu es toute seule, parce que tu es jamais toute seule. Your country back you. Amen. Heaven back you. Das Königreich Gottes unterstützt dich und steht hinter dir. Le royaume des cieux et ton pays te soutient. Let me tell you those that are clapping for you. You might not be seeing them, but they are clapping. Peter, John, Paul, Jesus, you know, Abraham, they are clapping Amen. For you. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. They are all clapping for you. Es gibt genug Leute, die für dich klatschen. Du siehst sie zwar nicht, aber das sind Paulus, Petrus, Abraham, Jesus. All diese Menschen klatschen für dich. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train d'applaudir pour toi, même si tu ne le sais pas, comme par exemple Pierre, Jean, et Jésus-Christ lui-même, Paul, Luc, Marc, Matthieu. Et Stéphane. Praise the Lord. Etienne. Praise the Lord. Hallelujah. They are all clapping for you. Sie klatschen alle für dich. Ils sont en train d'applaudir. It doesn't matter what people believe. You believe it. Amen. Egal was andere Menschen glauben, du solltest es glauben. N'importe quoi, qu'est-ce que les gens sont en train de croire, toi tu dois le croire. You know, Elisha said, those that be with us are more than those that be with them. Amen. Amen. Nobody can believe that except Elisha. It doesn't matter what other can believe. You believe that they are clapping for you. Christ, you know, when Stephen was being stoned to death, Jesus stood to receive him. Elisa glaubte auch, dass die Leute, die hinter ihm... He was sitting down, but he stood up to receive him. Elijah glaubt auch, dass die Leute, die hinter ihm stehen, größer sind als die, die er vor ihm sichtbar gesehen hat. Und so sollten wir auch glauben, dass die Leute, die hinter uns stehen, größer sind. Und auch bei Stephanus, als er stand auf, weil obwohl er von allen gehasst und verhört wurde, stand er auf, weil er sah, dass Christus und wer alles hinter ihm steht. Et on peut aussi voir quand Étienne, par exemple, il a été lapidé par les gens et il a été aussi détesté par les gens. Jésus-Christ, il s'est levé puis il a reçu Étienne. Als Stephanus gesteinigt wurde, ist Jesus Christus aufgestanden, hat für ihn geklatscht. Nein. Ihn aufgenommen. Receiving. Ach so, hat ihn aufgenommen. Ja. Okay. Genau. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 16, verse 19. Please go there. Matthew 16 again, verse 19. Matthew 16, verse 19. This says, verse 19. He said, he will give you the keys. You have the keys. Christus gibt uns die Schlüssel. The keys of heaven. Wir haben die Schlüssel vom Himmel. Matthieu 16, verse 19. 16, verset 19. Tu as la clé du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Amen. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Remember, he is not he does not have respect for man. Erachte den Menschen nicht. That's your God, your Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be lost in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will give you the keys That's what he said. You have the keys already. Christus sagte, er hat uns die Schlüssel bereits gegeben, wir haben sie schon. Et dans 19, verset 19, Jésus-Christ nous dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux et nous avons déjà les clés. And that's why when you stand alone choosing him, you got the whole of the government in heaven backing you. Amen. Amen. Amen. So, wenn wir alleine stehen, dann sollten wir uns bewusst sein, dass das ganze Königreich Gottes hinter uns steht. Et donc même si tu es toute seule quand tu choisis Jésus-Christ, tu dois savoir que le roi de Dieu est en train de te soutenir. Praise the Lord. Alléluia. You know, let me put it this way. You know, in the natural world today, people will make fun of you if you don't have a boyfriend that you move with everywhere. Amen. Amen. Im natürlichen Leben machen sich Menschen über dich lustig, weil du vielleicht Single bist und keinen Partner hast. Et au monde naturel, les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas un copain ou bien une copine avec laquelle tu sors partout, tu fais tout. They don't even know that you have boyfriend. Mm-hmm. Your boyfriend is Christ Jesus. Mm-hmm. Sie wissen nicht, dass du einen Freund hast, weil dein Freund ist Jesus Christus, den sie nicht sehen. Ils ne savent pas que tu as un copain pour ses copains et Jésus Christ. It is a pity that they cannot see him. Es ist echt traurig, dass sie ihn nicht sehen können. Et c'est vraiment triste qu'ils ne peuvent pas voir Jésus. It is a pity that they are so blind. Es ist so traurig, dass sie so blind sind. Et c'est triste qu'ils sont aveugles. If they belong to Christ, they will see him. Würden sie zu Christus gehören, würden sie ihn auch sehen. Parce que si ils appartenaient à Jésus Christ, ils voudraient aussi le voir. Amen. Amen. That you don't choose demons like them. They don't even see. No. Praise the Lord. Sie sehen nicht, dass sie sich für Dämonen entscheiden und Dämonen mit sich rumlaufen haben. Ils ne voient pas qu'ils ont des démons et puis qu'ils marchent avec des démons. Amen. Amen. Even at your age, that you know they just see you to me. Praise the Lord. Amen. Amen. That for you it's all about Christ. Allow Christ's word to have root in you, please. Allow him to have root in you. Amen. Don't be sad in a second. Amen. Don't admire what they have. Amen. Amen. Because he saw, you know, if your eye can be open to see what they have, you will thank Jesus for choosing him. Amen. Amen. Sie sind schockiert, weil sie dich immer noch mit deinem Alter sehen, dass du halt nichts hast. Aber sie sehen nicht, dass Christus in dir verwurzelt ist. Und was war das zweite? Wenn Gott dir deine Augen öffnet. Achso, wenn Gott dir deine Augen öffnen würde und du sehen würdest, was für Dämonen sie, was sie wirklich haben, dass es Dämonen sind, dann würdest du sie nicht mehr beneiden. C'est ça pourquoi tu dois jamais te comparer avec les autres ou bien jamais être jaloux des autres parce que Jésus-Christ est en toi et que tu as tout à travers de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ t'ouvre tes yeux spirituels pour voir les gens avec lesquels tu te compares, là tu vas même remercier Dieu que tu n'as pas ce qu'ils ont. Amen. Amen. Don't allow tribulation or persecution, meaning what you see, hear, feel, smell and taste, to rob you. Lass Amen. Nicht zu, dass Dinge, die du siehst, don't allow them to rob you of Christ Jesus. Amen. Lass nicht zu, dass Dinge, die du siehst oder hörst, Situationen, dich beeinflussen und dich von Christus wegnehmen. Ne laisse pas que les tribulations, mais les choses que tu sens, que tu vois, que tu attends, te fait que tu commences à douter Jésus-Christ, que tu coûtes Jésus-Christ, tu quittes Jésus-Christ. Don't be like the children of Israel that choose to have a natural king. That prefer to have a natural king and rejecting the only true God being a king over there. Amen. Amen. You have a boyfriend. You have a husband, and that is Christ Jesus. Amen. Are you getting it? Amen. Amen. Sei nicht wie die Israeliten. Sei nicht wie die Israeliten, die einen weltlichen König haben wollten und den wahrhaftigen König verweigert haben. Sei dir bewusst, dass du verheiratet bist. Sei dir bewusst, dass du einen Freund hast, der Jesus Christus ist. Et ne sois pas comme le peuple d'Israël qu'ils ont préféré un roi naturel que le Dieu, que le roi surnaturel. Et c'est avec toi aussi, sois conscient de Dieu et puis sois satisfait avec Jésus-Christ parce que c'est lui qui est ton roi, c'est lui aussi qui est ton copain, ton mari, ton tout. Praise the Lord. Alléluia. You see others having boyfriends and girlfriends and are married, having children. Mm. And people are clapping for them. Mm. But you that is keeping to Jesus, don't give up. Amen. Amen. Du siehst andere Menschen, wie sie Beziehungen haben, verheiratet sind, Kinder haben. Mm. Und siehst auch, wie die Welt für sie klatscht und sie beneidet, erhöht. Aber wir sollten Christus sehen und uns bewusst sein, was wir in Christus haben. Et toi qui vois que les autres sont par exemple mariés, ils ont des enfants, ils ont des relations, des copines, des copains, ne sois pas jaloux. Toi vois seulement Jésus-Christ. Tiens seulement à Jésus-Christ. Wir sollten nicht aufgeben. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You are keeping yourself for Christ. You allow the Holy Ghost to help you. Meaning it is not of the flesh. But of Christ. Amen. Amen. Amen. You know, there are people that are not married, they are single. Mm. Amen. Mm-hmm. But they don't belong to Christ. But that is not you. Mm-hmm. But why are you like, you know, for you it's all about Christ. Mm-hmm. Are you getting it? You are different from somebody that just decided, I don't want to have a husband, I don't want to have a boyfriend, I don't want to do this. You understand me? Mm-hmm. I don't want to have children. They're everywhere here, especially in Europe. Yeah. Amen. Mm. In Western world. Amen. Amen. But you know, yours is different. Mm. Yours is all about Christ Jesus. Mm. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Du bewahrst dich für Christus auf und du wirst nicht wie diese anderen Menschen, die aus fleischlichen Gründen vielleicht keine Beziehung oder keine weltliche Familie haben wollen. Weil du entscheidest dich für Christus, kannst dich auch mit diesen Leuten nicht vergleichen. Et toi, tu te gardes pour Jésus-Christ et tu refuses d'avoir une relation grâce à Jésus-Christ. Tu ne peux pas te comparer avec les autres qui n'ont pas des enfants ou bien qui refusent aussi d'avoir une relation parce que leur raison, ce n'est pas comparable avec tes raisons. Pour eux, c'est charnel et tes raisons sont basées sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Everybody looking at you think you are foolish. Amen. Alle gucken dich an und denken, du wärst einfach nur dumm. Et beaucoup de gens qui te voient, ils pensent que tu es folle. Like Paul said, I am foolish for Christ's sake. Amen. So wie Paulus sagte, ich bin dumm, aber für Christus. Amen. Comme Paul l'a dit, je suis folle pour Jésus-Christ. Amen. Please stop feeling lonely. Fühl dich bitte nicht mehr einsam. Et puis arrête de te voir toute seule. Christ knows that it is tough. Christus weiß, wie schwer es ist. Be lonely out there. Christus he weiß. Knows, and that's why he never leave you. Mm. He promised you he will never leave you. Mm. That you will never be alone. Mm. Amen. I will never leave you. I will never forsake you. Amen. It means you are never alone. Amen. Christus weiß, wie schwer es ist, auf dieser Welt alleine zu sein, weil er selbst auch hier war. Und deshalb hat er uns auch versprochen, dass er niemals von unserer Seite weichen wird, dass er immer bei uns sein wird und wir deshalb niemals allein sein werden. Et arrête de te voir toute seule, parce que Jésus-Christ, il sait comment c'est difficile de se sentir toute seule. C'est ça pourquoi il a dit qu'il ne va jamais t'abandonner ni te quitter. Do you really know what he meant when he said, I will never leave you, I will never forsake you? It means I get the whole government back in you. The government of heaven, it is behind you. Amen. Amen. Wisst ihr wirklich, was Christus meint, wenn er gesagt, als er gesagt hat, er wird uns niemals verlassen? Sind wir uns bewusst, dass er damit meint, dass das ganze Königreich uns niemals verlassen wird und immer in uns und hinter uns stecken wird? Et vous savez qu'est-ce que Jésus-Christ vous savez la signification de phrase Jésus-Christ quand il a dit qu'il va nous il va jamais nous abandonner ni nous quitter. Amen. Ça montre il voulait nous dire que le gouvernement du royaume de Dieu est en train de nous soutenir. If you commit yourself to the king, he will back you up. Übergeben wir uns dem König, wird er uns erheben. Si tu te soumets à Dieu, il va te soutenir. Praise the Lord. Hallelujah. But you allow him to back you. Aber lass mir zu, dass er uns erhebt. Mais toi, tu dois lui laisser te soutenir. Amen. Amen. Allow him to back you up, please. Mm. Lass zu, dass hinter dir steht. Et laisse qu'il te soutient. Remember, how do you allow him to back you up? How? You have to know how. Amen. Amen. Remember, whatever pain you are going through, you are having, he had more pain than you. when he was here. For you, he came here to have more pain for you. More than what you are even experiencing. Christ, amen. Amen. Christus steht für dich ein, wenn du dich daran erinnerst, wie sehr er hier gelitten hat, dass er mehr gelitten hat, als du gerade leidest. Et Jésus-Christ, il te soutient quand tu te rappelles que le mal et toutes tes blessures que tu es en train de sentir, que Jésus-Christ a déjà senti ça avant toi. And do you know why you are in pain? Because you are in flesh. If you see yourself, you'll be in pain. But please learn to see him. Amen. Amen. Wenn es dir schlecht geht, bedeutet, dass du im Fleisch bist und ihn nicht siehst. Deshalb erinnere dich bitte, ihn zu sehen. Dann wirst du auch nicht in Schmerzen verfallen. Et tu as le mal quand tu es dans la chair. C'est ça pourquoi tu dois apprendre de voir Jésus-Christ. You cannot compare what you are going through to what he went through. Du cannot compare it. Du kannst das nicht vergleichen. Du kannst das, was du hier erlebst, nicht mit dem vergleichen, was Christus hier auf Erden erlebt hat. Et tu ne peux pas comparer tes propres douleurs avec le douleur de Jésus-Christ, avec ce que Jésus-Christ a vécu. The same power of the Holy Spirit that was able to keep him. You have that power of the Holy Spirit today. Amen. That is able to also keep you. Amen. Amen. Amen. Derselbe Heilige Geist, der Christus begleitete, den haben wir heute auch, der uns begleitet. Et le même Saint-Esprit qui a soutenu Jésus-Christ, c'est le même Saint-Esprit qui nous soutient aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. If you can always remember this, nothing can take you back. Erinnern wir uns an diese Sache, kann uns nichts zurückbringen. Et si tu te rappelles à Jésus-Christ, rien peut te faire tomber. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The end of the flesh is the beginning of the spirit. Das Ende des Fleisches ist der Anfang des Geistes. La fin de la chair est le commencement de l'esprit. I can no longer in the flesh. I cannot continue. I cannot continue in the flesh. I can no longer continue. Amen. I can no longer move on. It means it's really victory for you. It means the beginning of Christ Jesus. Wenn du nicht mehr im Fleisch weitermachen kannst, bedeutet das Sieg, weil du dann gezwungen bist, im Geiste weiterzumachen. Et si tu ne peux plus continuer dans la chair, bien avec la chair, c'est la victoire, parce que là tu es forcé de continuer avec l'esprit, de continuer avec Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why you cannot be completely accepted until you have been completely rejected. Deshalb kannst du auch nicht komplett akzeptiert sein, weil du noch nicht komplett abgelehnt wurdest. Et c'est ça pourquoi tu peux pas être complètement accepté si tu n'as pas été complètement rejeté. I don't want to just read some places then we close. Amen. Amen. The qualification for acceptance is rejection. Die Qualifikation für Akzeptanz ist durch Ablehnung. Amen. Et la qualification pour l'acceptance c'est le rejet. It means the qualification for the submission to Christ is the end of the flesh. Es bedeutet der Anfang die Qualifikation. Kannst du es mal wiederholen? The qualification for submission to Christ is the end of the flesh. Das bedeutet, die Qualifikation zur Hingabe von Christus ist das Ende of the flesh. Vom Fleisch. Also die Qualifikation Christus. La qualification de la submission à Jésus-Christ est la fin de la chair. Are you getting it? I don't know. You know, until it is over with the flesh, you cannot submit to Christ. Until, you know, sometimes until the doctor said there's no way out, then people start believing. Amen. You know, if there's still hope, you still go there. Once there is no more hope, that's the final bell. Until the 99th hour, you can never see Christ. We continue from there on Sunday. Amen. Praise the Lord. Wenn es kein Ende vom Fleisch gibt, kannst du Christus niemals sehen. Deshalb ist es manchmal gut, dass im Fleisch Dinge nicht gelingen oder dass der Arzt dir ein schlechtes Bericht gibt, weil da kann Christus anfangen zu wirken. Praise the Lord. Halleluja. Si tu as fini, si tu vois la fin de la chair, c'est là où le commencement de la foi, ça commence. Parce que beaucoup de gens, ils ne croient pas, sauf quand ils sont dans leur, ils sont arrivés dans leurs limites. Praise the Lord. Lass zu, dass das Königreich dich erhebt. Lass, que le gouvernement du royaume de Dieu te soutient. He has given you the keys. Er hat dir nämlich die Schlüssel gegeben. Il t'a donné les clés. Amen. Amen. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Amen. Amen. Was auf Erden gebunden ist, ist im Himmel gebunden. Whatever you bind on earth, your government will bound it. We bind it in heaven. Amen. Are you getting it? Was du auf Erden gebunden hast, wird das Königreich hinter dir im Himmel auch binden. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Heaven move by you. How you move is what move heaven. Wie du dich bewegst, wird auch das Himmel, wird auch den Himmel bewegen. La façon comment toi tu bouges, ça va aussi faire bouger les cieux. Whatever you lose on earth, your government lose it in heaven. You have a government in heaven. Amen. That react, that obey your voice. Amen. And that's why if you look at even Old Testament, if you look at Moses, he was crying before the sea. God, what am I going to do? And God said, until you move, I cannot move. I don't know if you get it. Until you move, I can do nothing. You touch the sea, then I move. Amen. You make me move, then I move. Are you getting it? Was praise the Lord. Was du auf Erden löst, wird die Regierung im Himmel auch im Himmel lösen. Deshalb hat auch Gott zu Abraham gesagt, ich werde mich erst bewegen, wenn du dich bewegst. Moses. La Bible nous dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié aux cieux. Et c'est ça pourquoi on peut aussi voir l'exemple de Moïse quand il a été devant la mer. Et Moïse a commencé à pleurer, puis Jésus, et puis Dieu lui a dit que je peux rien faire jusqu'à ce que toi tu prends la décision. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot finish it yesterday. I thought we finished it today, but it's okay. We continue from.